Hören, Teil 3, 1. Hier ist Büromarkt Nährlinger. Guten Tag, Frau Schutzbach. Brauchen Sie vielleicht Kopierpapier? Wir haben ein sehr günstiges Angebot. Pro Pack à 500 Blatt zu 1,98 €. Sie müssen aber mindestens 10.000 Blatt abnehmen.